Dialog. Gabi, in unserem Kino läuft der Film Romero. Ich habe 2 Karten besorgt. Für die 17 Uhr Vorstellung? Nein, die waren ausverkauft. Aber mit den Karten für die 20 Uhr Vorstellung hat es geklappt. Das ist sehr nett von dir, Peter. Ruth, meine Schulfreundin, hat diesen Film gesehen. Sie war von dem Film begeistert. Ich gehe gern mit. Gut. Ich hole dich um 7:30 ab. Komm etwas früher. Dann können wir bis zum Kinotheater zu Fuß gehen. Gut, ich komme früher. Auf bald.